In Südkorea wird die Einführung der modernen Anti-U-Boot-Patrouillenflugzeuge überprüft, die der Operation für Angriff auf den Norden dienen sollen. Dies teilte ein hochrangiger Beamter von der südkoreanischen Regierung am 30. August mit. Das südkoreanische Regime behauptet, dass der Norden nicht nur die vom U-Boot aus abzuschießende ballistische Rakete, sondern auch vielfältige Angriffstaktik unter Einsatz des U-Boots entwickle und dass man im Süden durch den Einkauf der 4 modernen amerikanischen Anti-U-Boot-Patrouillenflugzeuge P-8 Poseidon die Wirkung der Operation, die nordkoreanischen U-Boote zu unterscheiden und anzugreifen, erhöhen könne.